als Deutschland der Feind war. Und auch heutzutage gibt es nicht viele Liebe für ein Land, das wirtschaftlich viel Macht in Europa hat und droht, vielleicht ein immer enger verbundenes Europa zu dominieren. Und man denkt auch, andere Länder werden von den Deutschen erst nach dem Maßstab Sauberkeit und Ordnung gemessen und oft verachtet. Aber positiv Eindrücke gibt es auch. Deutschland hat eine reiche Kulturgeschichte mit großen Philosophen, Dichtern, Musikern, die weltweit verehrt werden. Nach vielen Jahren in Deutschland sollte ich einen persönlichen Eindruck entwickelt haben. Aber es fällt mir sehr schwer, etwas Allgemeines über ein ganzes Volk zu sagen. Man lernt eigentlich nur einige Leute gut kennen, die nicht unbedingt typisch sind. Aber einige Vorurteile sind für mich bestätigt worden. Zum Beispiel diese Ordnung. Wirklich, es ist stärker als in England. Und Konformist muss man sein. Sei es Büroarbeiter, Punker, Grüne oder wie auch immer. Man soll nicht aus den Rahmen fallen. Alle müssen irgendwie gleich sein. Also, in England werden exzentrische Leute akzeptiert, sogar geschätzt. Aber hier nicht. Es hängt vielleicht auch etwas mit... Okay, das ist ein Vorurteil, aber mit fehlendem Humor zusammen. Oder einem anderen Humor, sagen wir es so. Ja, und was sonst? Ich fühle mich wohl hier in Deutschland, muss ich sagen, aber... Ja, ich kann nicht so allgemein einschätzen, wie die Deutschen für mich sind, da ich viele gute Freunde hier habe. Und bei Dingen, die einen nerven, denkt man immer, ach, typisch deutsch. Aber das muss nicht sein. Das findet man in jedem Land. Viertens. Abdullah Safainia. Mein Name ist Abdullah Safainia. Ich komme aus dem Iran. Bin 1948 geboren. Ich lebe seit ca. 32 Jahren in Berlin und bin von Beruf Einzelhandelskaufmann. Als ich vor 32 Jahren nach Deutschland kam, war ich 18 Jahre alt und hatte im Grunde genommen gar keine Vorstellung, wie es in Deutschland aussieht, wie die Deutschen sind und so weiter. Ich hatte überhaupt keine Vorurteile gegen die Deutschen, wie gesagt, weil ich die ja gar nicht kannte und ich war ziemlich positiv überrascht, als ich nach Deutschland kam. Mir sind die sauberen Städte aufgefallen, die Menschen waren noch entgegenkommend, obwohl ich die Sprache nicht verstand. Trotzdem hat man versucht, mir zu helfen, obwohl die im Grunde genommen ja für mich Fremde waren und ich für sie wahrscheinlich genauso. Fünftens. Milivoj Marasovic. Vor 6 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Ich komme aus Kroatien und die Leute in Deutschland sind sehr stolz. Sie sind sehr stolz auf ihr Land, auf Deutschland meine ich. Und sie sind sehr diszipliniert und sie sind sehr hektisch. Das ist das Problem. Ist das menschliche Problem oder einfach ein Druck von der Industrie oder so? Bei uns in Kroatien ist das ganze Leben ein bisschen lockerer. Und es gibt nicht so viel, wie sagt man dann... Nicht so eine starke Industrie wie hier in Deutschland. Und deswegen haben wir nicht so viel Hektik, weil langsamer geht's auch, ne? Lektion 1. Übung B13. Hören Sie ein Gespräch zum Thema Kinder und Beruf. Karriereknick vorprogrammiert? Es ist weitgehend selbstverständlich, dass Sie Ihrem Beruf Vorrang einräumen können und es wird auch so erwartet. Für Mütter ist Berufstätigkeit dann selbstverständlich, normalerweise, wenn sie die gut mit der Familie, mit den Kindern vereinbaren können. Bei Ihnen beiden ist es ein bisschen anders. Frau Dr. Eva Ostermeier ist als Ärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in einem Beruf, der sie sehr fordert, wo das mit der Rücksicht auf Familie nicht immer so gut planbar ist. Und Sie, Arno Markowski, haben Ihren Beruf als Redakteur für ein Jahr hintangestellt und Erziehungsurlaub genommen. Das tun aktuellen Zahlen zufolge zwischen 1 und 2% der deutschen Väter. Sie haben damals in einer wöchentlichen Zeitungskolumne auch berichtet über die Erfahrungen mit Ihrer Tochter. Was haben Sie denn für Reaktionen bekommen? Also die Reaktionen auf diese Kolumne waren durchgängig positiv, muss man sagen. Es gab sehr viele, gerade Männer, gerade Väter, die mich angesprochen haben. Eigentlich würden wir das auch ganz gerne machen, aber es geht aus den Gründen nicht. Und es waren nur ganz, ganz wenige dabei, die gesagt haben, Mensch, man macht das nicht als Mann. Gefährdest du nicht deine Karriere? Ist das nicht irgendwie komisch, wenn man als Mann sowas macht? Das waren die wenigsten. War das bei Ihnen nicht auch so ein Gedanke, als Sie sich das überlegt hatten, was wird aus meiner Karriere? Es hat sicher eine Rolle gespielt. Klar hat es eine Rolle gespielt, natürlich. Wobei mir von Anfang an im Grunde klar war, dass das in meinem Beruf, auch in dem Verlag, in dem ich hier arbeite, kein großes Problem werden würde. Also ich habe mir von Anfang an gesagt, ich mache das jetzt mal, weil es mir wichtig ist, weil ich für mein Kind gerne sorgen möchte. Aber mir war im Hinterkopf schon so ein bisschen klar, dass mir das womöglich gar nicht so sehr schaden würde. Und so war es dann auch. Wenn Väter also viel für ihre Kinder da sind, wird das sehr positiv aufgenommen. Wie sind denn die Reaktionen, wenn Mutter einen Beruf hat, der sie sehr fordert? Werden da die Kinder dann bemitleidet? Ja, das muss man wirklich schon sagen, dass gerade wenn man eher in ländlicher Umgebung wohnt, doch von den anderen Müttern, die brav zu Hause bleiben und die Kinder Tag aus, Tag ein, nachts und immer sie umsorgen und alles für sie organisieren, dass die einen zum Teil neidvoll anschauen, aber dann auch doch öfters einen spüren lassen, dass man die Kinder ja schon ganz schön vernachlässigt. Das kommt natürlich auch von den Großeltern der Kinder, die schon immer wieder ein bisschen auf den Tisch klopfen. Also jetzt kümmere dich mal ein bisschen mehr um deine Kinder. Und von den Kindern, was kommen da für Reaktionen? Großteils gehen sie den Weg mit, sogar unterstützend. Man muss sie natürlich ein bisschen teilnehmen lassen. Das heißt, sie kommen zu Besuch, wenn man in der Klinik Nachtdienst hat. Oder können in der Praxis auch ein- und ausgehen, kennen sich da aus, kriegen mit, wenn man zu Hause über den Beruf erzählt. Ich höre aber doch des Öfteren, Mami, warum gehst du schon wieder weg? Und Mami, jetzt geh doch mit mir auch mal mit zum Tanzen. Oder kannst du nicht beim Fußballspielen zuschauen? Das kommt doch immer mal wieder. Was ist denn die größere Herausforderung? Die Familie, der Beruf oder die Erfordernis, das beides unter einen Hut zu kriegen? Beides. Weil wenn ich arbeite, dann arbeite ich voll. Genauso ist es zu Hause. Ich komme heim, fix und fertig. Und die Kinder sind da und ich versuche jetzt in der kurzen Zeit, die mir noch bleibt, alles den Kindern zu geben. Also habe ich quasi 2 Fulltime-Jobs zu erledigen. Gibt es so Momente, wo man sich dann fragt, wozu das alles, lohnt sich das eigentlich? Ja, die gibt's schon. Zu Hause seltener als dann in der Arbeit, wenn es Ärger mit den Kollegen gibt, wenn das, was man leistet, wenn das nicht genügend gewürdigt wird, weil man ja nur zum Beispiel eine Halbtagesstelle hat oder noch Mutter ist. Wie war das bei Ihnen so als Bilanz? Hat sich's gelohnt mit dem Erziehungsurlaub? Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Meine Tochter, die war ja noch sehr klein, war noch ein Baby. Aber trotzdem habe ich das Gefühl bis heute, sie ist jetzt 6 Jahre alt, dass das eine sehr, sehr enge Beziehung gestiftet hat zwischen uns beiden. Tun die Väter sich eigentlich leichter, dann Spaß zu haben mit den Kindern in der Zeit, die sie mit ihnen verbringen und so die Pflichten hintanzustellen, Zimmer aufräumen, Hausaufgaben? Ja, da beneide ich meinen Mann schon manchmal, dass er das einfach übersehen kann. Wenn er für die Kinder zuständig ist, dann unternimmt er mit ihnen tolle Sachen, die ihm auch Spaß machen, geht segeln, auch wenn die Kinder noch ganz klein sind zum Beispiel, während ich versuche, das ganze andere soziale Umfeld noch mehr mit einbeziehen für die Kinder, weil wenn ich nicht da war, müssen ja auch die Kontakte zu den anderen Kindern klappen. Mich doch kontinuierlich um die Schule zu kümmern, eventuell auch mit pädagogischem Anspruch. Ich denke, dass die Frauen da wesentlich mehr noch am Hals haben als die Männer. Ich muss sagen, mir geht's da anders. Ich bin ja jetzt in der Situation, ein Vater zu sein, der sein Kind nicht so oft sieht und deshalb genauso reagiert, wie Sie es beschrieben haben. Nämlich, ja, man macht immer was Tolles, man unternimmt irgendwas. Und das nervt mich manchmal. Ich finde es in der Rückschau gut, dass ich damals die Gelegenheit gehabt habe, all diese Alltagssachen, zum Arzt gehen, diese ganz normalen Dinge, dass ich die auch mitgemacht habe. Also ich habe das gern gemacht und ich finde es jetzt eigentlich schade, dass ich da viel zu wenig dazu komme. Weil man als Vater ja auch das Bedürfnis hat, so ein ganz normales Verhältnis zu seinem Kind zu haben oder zu seiner Familie zu haben und nicht immer nur so der Wochenend- oder der Feierabendvater zu sein. Die deutsche Familienministerin meint, Beruf und Familie, beides seien wichtige und schöne Lebensziele. Welche Rahmenbedingungen müssten denn besser für Eltern und mit Kindern abgestimmt werden, damit man diese Lebensziele etwas entspannter leben kann? Es wäre eigentlich ganz einfach. Man muss sich nur das europäische Ausland anschauen, dass wirklich ausreichend Krippen vorhanden sind, bis nachmittags, bis Arbeitsende. Genauso Schule, Mittagsbetreuung und Hausaufgabenbetreuung. Und auch einfach mehr qualifizierten Unterricht, Unterrichtsunterstützung, eventuell länger als nur vormittags, weil ich bin keine Pädagogin. Wie soll ich meinen Kindern Rechnen und Schreiben beibringen? Das ist eigentlich Aufgabe der Lehrer und das wird in Deutschland doch noch sehr den Familien überlassen. Was die Schule betrifft, könnte man sich natürlich vorstellen, dass es da noch ein paar Modelle gibt, außer nur dieser Mittagsbetreuung und dann eben ein Hortplatz, der auch meistens um 4 oder 5 schon aus ist. Ja. Viele Eltern müssen aber arbeiten bis um 5 oder bis um 5:30. Wie soll das dann gehen? Ja? Wenn Sie nach den Bedingungen fragen, die sich ändern müssten, glaube ich, dass das in der Tendenz schon ganz richtig läuft, dass mehr Tagesbetreuung stattfinden muss und sowas, aber dass man da einfach noch einiges verbessern kann. Lektion 2, Übung A9. Hören Sie ein Kinderlied. Lektion 2. Übung B1. Hören Sie einen Ausschnitt aus einer Diskussion zwischen Elena aus Spanien, Christina aus Kolumbien und Marta aus Chile. Zuerst mal vielleicht für mich subjektiv ist Zeit oder Spielzeit eine wichtige Rolle. Zeit ist immer mit meinem Leben, was ich alles tun möchte oder tun kann, verbunden. Es ist aber vielleicht auch etwas flexibler gesehen, wenn ich das mit Deutschland vergleichen würde. So wie bei uns zu Hause, seit ich nicht mit Stress verbunden in Spanien, würde ich schon allgemein sagen, es ist in Deutschland schon sehr mit Stress verbunden. Man muss alles schnell machen, es gibt zu viel zu tun und wenn man nicht so viel zu tun hat, hat man immer das Gefühl, man ist so ein bisschen faul. Und vor allem sehr wichtig für mich, ich könnte sagen, für meine Landsleute in Madrid, ich bin mir nicht so sicher, ob ich für ganz Spanien sprechen kann, das heißt, es spielt eine große und sehr wichtige Rolle, je nach Situation. Für jede Situation gibt es eine Zeit und man mischt nicht alle Sachen zusammen. Was weiß ich, ein Beispiel zu geben, wenn man zum Mittagessen geht, dann spricht man über was anderes und entspannt man sich und nicht über die Arbeit, man braucht auch abzuschalten. Und ja, es ist immer so eine subjektive Sache. Ich weiß nicht, wie er das meint oder ja, sieht in Kolumbien. Ich bin Christina und ich komme aus Kolumbien und ich unterscheide zwischen also die Bedeutung Zeit, das über dieses Wort Zeit für mich persönlich und für meine Arbeit. Was meine Arbeit betrifft, dann ist Zeit für mich was sehr Wichtiges, was ich genau und sehr ernst nehmen möchte. Subjektiv gesehen für mein Leben, da achte ich nicht auf die Zeit. Ich lasse mir halt die Zeit für, zum Ausruhen, zum Musik hören oder achte ich nicht so direkt auf die Zeit, es sei denn, muss ich irgendetwas machen, was mit meiner Arbeit zu tun hat oder einen bestimmten Termin. Jetzt in Bezug auf meinem Land ist so ähnlich wie bei Elena. Die Zeit in den, im sozialen Rahmen ist nicht so wichtig. Man nimmt sich die Zeit. Die Zeit für einen anderen ist wichtiger als die Zeit selbst. Als die Zeit selbst. Also wenn wir uns vornehmen, mit anderen Leuten zu sprechen, essen, ausgehen oder so, dann spielt die Zeit keine Rolle. Wichtig ist, dass man miteinander ist. Wenn es um Einladungen geht, dann kommt man niemals pünktlich. Es ist auch für die Gastgeber schlecht, wenn sie sagen, um 7 Uhr geht es los und man um 7 Uhr ankommt. Weil mit Sicherheit sind die Gastgeber immer noch nicht fertig. Also man muss mit 2 Stunden Verspätung rechnen. 2 Stunden? Ja, eine bei Stunde. Bei uns nicht, das muss ich sagen. Stunden, bei uns gar nicht. Und sogar je später man kommt, desto schöner ist es. Ja, irgendwie ist es dieses Gefühl, das wir da haben. In Deutschland habe ich gelernt, mit der Zeit so richtig ernst umgehen zu müssen. Das konnte ich vorher nicht. Also dieser Terminkalender war für mich am Anfang ein Phänomen und am Anfang fand ich das furchtbar, es hat mir nicht gefallen. In dieser Zeit habe ich gelernt, dass das für mich eine Kontrolle ist. Ich schaue mir meinen Terminkalender am Abend davor und ich weiß, dass ich keine 2 Termine vereinbare, wo ich sie nicht halten kann. Ja, ich weiß nicht, ob es auch in Chile so ist, Marta. Wie ist denn ja, in Chile? Also ich weiß es nicht. In Chile gibt es auch, ähnlich wie in Spanien oder Kolumbien, also diese dehnbare Zeit. Aber für mich die Zeit ist auch sehr wichtig geworden, auch erst hier in Deutschland. Ich lebe sehr lange hier in Deutschland. Und für mich Zeit ist fast schmerzlich geworden. Das heißt, es ist eine Sache, die ich für mich vorher in Chile hatte, und jetzt nicht mehr habe. Ja, ich versuche meine Zeit zu fangen und ich merke, wie die Minuten oder die Sekunden davon rennen. Und das ist für mich jetzt eine wichtige Erkenntnis hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich älter geworden bin und dadurch die Zeit mir bewusster wurde, als Kind nicht oder als Jugendlicher. Und auch diese Zeit, ich trage immer noch keine Uhren. Also ich kann mich daran noch nicht gewöhnen. Aber zum Beispiel diese Stresssituationen, sogar im Urlaub bin ich am Zeitdauern messen. Ich kann das nicht genießen, weil ich denke, es ist jetzt ein Tag wieder weg. Ja, also diese Dauermessen der Zeit, das war meine erste deutsche Konfrontation mit der Zeit. Dieses im Haus meines Mannes, die Eltern haben eine Uhr, die dauernd tickt. Lektion 2. Übung C5. Hören Sie das Interview mit dem Seminarleiter. Guten Tag, Herr Zimmer-Henrich. Sie organisieren Zeitseminare für Selbstorganisation und Zeitmanagement. Wer sind denn da Ihre Hauptkunden? Ja, bis vor, schätzungsweise 3 bis 4 Jahren waren das Kunden aus Privatwirtschaft, aus Behörden und aus Non-Profit-Organisationen. Und so seit einem Jahr sind es hauptsächlich Kunden aus den sogenannten Non-Profit-Organisationen. Was ist das denn? Das sind Organisationen, deren Hauptziel es nicht ist, Gewinn zu machen, sondern die zum Beispiel Krankenhäuser waren in der Vergangenheit Non-Profit-Organisationen. Behörden sind solche, weil die Gelder kriegen und eine bestimmte Funktion erfüllen müssen, aber nicht der Gewinn im Mittelpunkt steht. Mhm. Und wenn Sie jetzt Ihre Seminarteilnehmer sich mal so vor Augen führen, welche haben denn Ihrer Erfahrung nach die meisten Probleme? Kann man da was sagen? Die meisten Probleme, also Zeit fehlt erstmal allen und in Zeiten des Personalabbaus ist es so, dass angefangen von einer einfachen, in Anführungsstrichen, Sekretärin bis zur Führungskraft alle immer mehr zu tun haben. Und die Zeit aber ja nicht auszuweiten ist, grenzenlos. Aber so von der Tendenz denke ich so, dass auf der mittleren Führungsebene und die sogenannten Fachkräfte diejenigen sind, die die größten Schwierigkeiten haben. Und gut, wir wissen alle, dass die Arbeit uns Zeit wegnimmt und die vielen verschiedenen Aufgaben, die wir delegiert bekommen. Aber was ist denn mit anderen Menschen? Gibt es da ganz bestimmte Zeitdiebe, schlimme Zeitdiebe, die man sich vom Hals schaffen sollte? Tja, es gibt nicht ganz bestimmte Zeitdiebe. So von der Struktur her, der größte Zeitdieb ist eigentlich der andere Mensch, der da plötzlich in den Raum reinkommt, einem einen Auftrag erteilt, eine Bitte hat und man sagt vorschnell zu und hätte doch besser Nein gesagt. Oder der Chef, der einem eine Anweisung gibt, etwas Bestimmtes zu erledigen. Kunden, Bürger, Studenten, die in den Raum hereingeplatzt kommen und einfach was von einem wollen. Und so geht dann halt die Zeit dahin. Ja, kennen wir wahrscheinlich alle. Ja, genau. Ich hätte noch eine Frage, die Sie vielleicht gar nicht beantworten können. Wissen Sie, wie es langfristig mit dem Erfolg Ihres Programms aussieht? Haben Sie irgendwelche Rückmeldungen dazu erhalten? Ja, da ich ja viele Kunden habe, mit denen ich schon seit 5, 6 Jahren zusammenarbeite, habe ich da schon so einen Eindruck gewonnen. Also es ist, die ganze Bandbreite ist da. Es gibt Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sagen hinterher, es hat überhaupt nichts gebracht. Also sie haben gute Vorsätze gehabt, haben das ganze 6 Wochen durchhalten können, aber dann ist der alte Schlendrian wiedergekommen. Weil einmal, die Organisation ist natürlich die gleiche, in die sie zurückkehren. Zum anderen zwingt es auch wirklich zu einer eigenen disziplinierten Verhaltensänderung. Und da sind nicht alle zu in der Lage oder auch bereit zu. Und dann wird das Ganze schnell überflüssig. Aber es gibt auch einen Großteil der Leute, die einzelne Elemente umsetzen. Zum Beispiel einen effizienten, aufgeräumten Schreibtisch. Das sind die meisten kriegen das hin. Oder eine Aktivitätscheckliste führen. Und ich schätze mal so 5, 6% bis zu 10% melden mir zurück, dass sich ihr Leben geändert hat. Oh, das ist natürlich schön, ja. Dass das wirklich so grundsätzlich gewesen ist, dass sie gesagt haben, ja, ich gestalte mein Privatleben völlig anders, mein Berufsleben. Und ich laufe mit einem ganz anderen Gefühl durch mein Arbeitsleben durch. Aha, also Sie sind praktisch auch ein bisschen ein Seelsorger, Psychologe und so weiter. Ja, leider, weil mir oft da eine Verantwortung aufgebürdet wird, die ich natürlich als Zeitmanagement-Trainer gar nicht tragen kann. Ja, könnten Sie uns vielleicht abschließend 2 Tipps geben? Einen, was man auf keinen Fall tun sollte und einen, was man unbedingt berücksichtigen sollte. Was man auf keinen Fall tun sollte, ist aus Gründen der Freundlichkeit und der Höflichkeit immer erstmal sagen, ja, ich guck mal irgendwie unterbringe. Also so schwammige Kommunikation, unklare Kommunikation, die sind eigentlich so der größte Zeitdieb, auch wo man selber immer wieder reinspringt.

Und dann haben Sie auch die Ware zu dem Zeitpunkt. Also da richten wir, weil wir, wie gesagt, nicht nur einen Kunden haben, sondern mehrere. Und da versuchen wir das so zu koordinieren, dass die Leute wirklich also zu dem Zeitpunkt auch pünktlich ihre Ware haben. Und dementsprechend würden wir dann am Samstag früh einkaufen gehen. Ja, also mir wäre es am liebsten, wenn es relativ früh sein könnte. Sagen wir Samstag 11 Uhr? Ja, gut. Ja, alles klar. Dann wird... Sie kommen direkt hierher? Genau. Und Ihre Adresse? Bahnhofstraße 10. Jawohl, okay. Werde ich Ihnen diese Ware abliefern. Okay, ja, wunderbar. Gut, dann vielen Dank. Bitteschön. Wiederhören. Lektion 3. Übung C4. Hören Sie ein Interview mit Herrn Shahin. Teil 1. Guten Morgen, Herr Shahin. Sie leiten das Unternehmen Santex Moden in Aachen, ein großes Unternehmen mit insgesamt mehr als 9000 Beschäftigten hier in Deutschland und in der Türkei. Wie viele Deutsche arbeiten denn ungefähr für Sie? Also in Deutschland habe ich eine Unternehmensgruppe, wo insgesamt 1350 Mitarbeiter beschäftigt werden. Davon sind circa 1000 deutschstämmige Mitarbeiter. Mhm. Und in der Türkei? In der Türkei haben wir ungefähr 8000 Mitarbeiter, überwiegend Türken. Da habe ich aber den einen oder anderen deutschen leitenden Mitarbeiter auch schon beschäftigt. Teil 2. Und wie läuft denn die Zusammenarbeit? Haben Sie Probleme festgestellt in der Arbeitsauffassung, Unterschiede oder irgendetwas, was jetzt nicht so positiv wäre? Also in Deutschland, zunächst haben wir, wie ich gesagt habe, 70% deutschstämmige Mitarbeiter, 20% türkischstämmige Mitarbeiter und rund 10% aus 30 verschiedenen Nationen. Mhm. Wir haben in Deutschland eine Firmengruppe aufgebaut, die multikulturell und multinational ist. Unsere Grundphilosophie beruht darauf und wir bilden oft junge Leute selbst aus oder wir stellen junge Leute ein, ob Deutsche, Türken oder andere Ausländer und formen sie zu einer internationalen Philosophie. So dass die Mitarbeiter ohne Problem, ohne große Vorurteile zusammenarbeiten können. Aha. Und natürlich deutsche Mitarbeiter haben gewisse Tugenden oder gewisse Gewohnheiten von der Gesellschaft wie Disziplin, Fleiß oder Pünktlichkeit. Dagegen bringen andere ausländische Mitarbeiter, besonders südländische und türkische Mitarbeiter, viel Kreativität, so dass das Unternehmen auf solche Werte aufgebaut werden. Gleicht sich das aus, die unterschiedlichen Auffassungen, oder gibt es da auch Reibungen oder Probleme? Es gibt natürlich immer wieder Reibungen als Management. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir diese Reibungen beseitigen. Aber mittlerweile ist unser Management auch sehr international. Das heißt, unsere Führungskräfte bilden wir auch selbst aus, dass deutsche Mitarbeiter andere Gewohnheiten von anderen Nationalitäten übernehmen, vor allem das respektieren und mit denen zusammenarbeiten. Und wiederum müssen andere Mitarbeiter, wenn sie in Deutschland arbeiten, deutsche Mentalität aufnehmen und deutsche Tugenden respektieren und zum Teil sich selbst aneignen. Damit können wir ganz gut fahren und ich denke, meine Mitarbeiter und meine Führungskräfte sind insgesamt für die globalisierten Märkte, für die Weltmärkte vor allem, bestens ausgerüstet. Weil in diesen Märkten, in ausländischen Märkten vor allem andere Mentalitäten, Denkweisen und Verhaltensweisen gefragt werden. So werden die Deutschen bestens vorbereitet. Umgekehrt bringen andere Mitarbeiter von ihrer Nationalität gewisse Vorzüge mit. Die werden auch eingesetzt und die übernehmen aber auch sehr viel, wenn sie in Deutschland arbeiten, von Deutschen. Ja. Deutsche sollen dafür wie Deutsche arbeiten, aber gleichzeitig andere Dinge auch mit reinbringen. Teil 3. Herr Shahin, Sie haben auch Mitarbeiter in der Türkei, deutsche Mitarbeiter in der Türkei. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit? Also im ersten Moment stoßen natürlich deutsche Mitarbeiter in der Türkei auf gewisse Schwierigkeiten. Mhm. Zunächst mal haben Mitarbeiter in der Türkei natürlich auch Vorurteile gegenüber den Deutschen. Das gibt es natürlich auch in anderen Ländern, in Frankreich oder in Holland, wenn deutsche Mitarbeiter da eingesetzt werden. Zunächst mal hat man ein bisschen Angst, weil die Deutschen gewisse Dinge bringen, die sind sehr diszipliniert, sind kalt, die sind nicht so sozial und besonders in südlichen Ländern sind die Leute sozialer und die Deutschen sind disziplinierter. Das macht den Leuten ein bisschen Angst, bis sie eben den Manager oder den Mitarbeiter vor allem deutsche Mitarbeiter kennengelernt haben, gibt's Barrieren. Deswegen müssen deutsche Mitarbeiter Aufbauarbeit leisten, auf die Leute zugehen und diese Angst wegnehmen und sagen, hier, ich bin nicht unbedingt der typische Deutsche, der mal alles erwartet, alles bestens weiß, sondern er muss sagen, ihr wisst auch etwas besser. Wir können es gemeinsam packen und gemeinsam leben. Gemeinsam fühlen, vielleicht lachen und uns etwas anders verhalten. Ja. Die Manager, die das bringen, können diese Barrieren ganz schnell überspringen. Aber die, die kalt und typisch deutsch bleiben, bekommen natürlich Schwierigkeiten. Gut, vielen Dank, Herr Shahin. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Lektion 3, Übung C7. Hören Sie ein Interview mit dem Projektleiter Ulrich Zeutschel. Guten Morgen, Herr Zeutschel. Sie haben untersucht, wie Deutsche, US-Amerikaner und Indonesier in Teams zusammenarbeiten. In Ihrem Artikel werden die Indonesier jedoch nicht erwähnt. Welche Unterschiede oder Probleme gab es denn da? Gab es irgendwelche signifikanten Ergebnisse dazu? Doch, die gab es. Es ist nur so, dass ich in dem Artikel mich eher auf die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit konzentriert habe, weil das auch mein Spezialgebiet ist. Aber speziell zu der Zusammenarbeit mit den Indonesiern gab es sicherlich einige deutliche Unterschiede. Zum Beispiel, dass die deutschen Gruppen eher dazu neigten, vorauszuplanen, sehr genau vorauszuplanen, während die indonesischen Gruppen und auch die Teilnehmer dann in den gemeinsamen Gruppen sich sehr flexibel auf die jeweils aktuelle Situation und auch auf auftretende Probleme einstellen konnten. Das war also sicherlich ein Hauptunterschied. Ein zweiter Unterschied war zum Beispiel, dass die Deutschen eher dazu neigten, eine sehr stringente Arbeitsteilung vorzuschlagen und auch Entscheidungen in ihrem Zuständigkeitsbereich dann selbst zu treffen. Während in den indonesischen Gruppen die Kommunikation in der Gruppe sehr viel ausgeglichener und auch lebhafter war und dann dementsprechend auch Entscheidungen abgestimmt wurden in der Gruppe. Das zeigte sich sowohl in den getrennt durchgeführten Gruppen als auch dann in der Zusammenarbeit, dass die Indonesier häufig für die Kommunikation dann zuständig waren. Ein letzter Unterschied war vielleicht noch, der sehr schwer in den Griff zu kriegen war und auch durchaus zu Problemen geführt hat, war, dass die Deutschen sehr offen mit Kritik und Konfrontation umgehen. Also Kritik ist ein durchaus positiver Wert, etwas so zu sagen, wie es ist. Das ist etwas aber, was für Indonesier oft sehr beängstigend ist, weil es eben die Gruppenharmonie, die über alles geht, in Frage stellt. Und wo dann lieber eher nichts gesagt wird oder das geschluckt wird, anstatt jetzt auch in die Konfrontation zu gehen. Ganz schwieriges Problem, glaube ich. Da wird man auch sehr schwer zur Synergie kommen, sondern da kann man bestenfalls ja Verständnis haben für die jeweils andere Seite und hoffen, dass der Wert von offener Kritik, aber auch von Wahrung der Gruppenharmonie dann jeweils erkannt wird. Ja, die Probleme, die Sie da ansprechen in der Zusammenarbeit, haben Sie dazu vielleicht bestimmte Denkmuster gefunden, die dem zugrunde liegen? Ja, vielleicht kann ich mich da wieder auf die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit konzentrieren, weil das ist einfach mehr mein Spezialthema. Ich glaube, die Frage ist vielleicht auch schon sehr deutsch, weil dabei nämlich drumherum Hintergründe eine Wir kennen ja alle das Goethe-Zitat aus dem Faust, zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das hat uns häufig gerade bei der Beobachtung der deutschen Gruppen auch daran erinnert, dass Deutsche häufig dazu neigen, sehr genaue Analysen zu betreiben, den Dingen auf den Grund zu gehen, dahinter zu schauen. Was liegt jetzt eigentlich auch diesem einfachen Planspiel zugrunde? Während zum Beispiel die Amerikaner sehr viel pragmatischer an die Sache rangehen. Ich denke dann immer so an die Besiedlung des Westens, wo es nicht darauf ankam, jetzt alles ganz genau zu verstehen, sondern in erster Linie mal zu überleben und sich so gut es ging dann einzurichten. Also Dinge auch, ja, handhabbar zu machen. Und ich glaube, das ist auch deutlich geworden. Vielleicht ist das immer noch so in der Herangehensweise vieler amerikanischer Gruppen, dass sie zunächst mal versuchen, sehr klar von der Situation auszugehen. Sich nicht große Hintergrundtheorien aufzubauen, sondern in erster Linie das Ding handhabbar zu machen, Arbeitspläne aufzustellen, kleine Ziele zu setzen, während deutsche Gruppen häufig eher große Ziele setzen. Und dann ist das dann oft in der Zusammenarbeit nicht so ganz einfach. Danke, Herr Zeutschel.